Was willst du? Lässt du mich einfach rein? Wozu bist du hier? Ich möchte das nicht zwischen Tür und Angel besprechen. Warum sollte ich dich reinlassen? Ich bin deine Schwester. Und? Wenn du einen einzigen Funken Liebe für mich noch übrig hast, dann machst du jetzt die Tür auf und lässt mich rein. Acht Jahre und plötzlich tauchst du heute ja auf. Ja, ich muss mit dir sprechen. Bist du hergeflogen? Ja, bin ich. Verstehe gar nicht, wie du den Mut aufbringst, so wie die alle gerade vom Himmel plumpsen. Ah, ich habe gehört, man kann im Flugzeug das Telefon benutzen. Also man kann Leute vom Himmel aus anrufen. Hast du das mal gemacht? Na, stell dir vor, du hättest mich anrufen können und mich informieren können, dass du kommst. Ja. Hättest mich vom Flugzeug aus anrufen können. Hätte ich machen können. Das ist eine ziemliche Überraschung, Alter. Ich konnte es auch nicht fürs Abendessen organisieren. Für mich keine Umstände, bitte. Ich mag keine Überraschungen. Heute habe ich nicht gerechnet, dass wir einander nochmal sprechen. Wir hätten es ja nicht so stehen lassen können. Warum denn nicht? Was auch immer deine Gründe sind, es ist aus und vorbei. Und wir müssen nicht darüber sprechen. Wollen wir nicht die Vorhänge aufziehen? Fass ihn nicht an! Warum nicht? Die Leute wollen immer einen Blick erhaschen. Gehst du eigentlich nie aus dem Haus? Warum sollte ich das Haus verlassen? Alles, was ich brauche, habe ich hier. Und vor ein paar Monaten haben sie uns jetzt auch das Internet hergebracht. Wir haben euch das Internet hierher gebracht. Ja, da kam so ein Mann mit so einem Lieferwagen und da war dann Internet. Und vorher hattet ihr kein Internet? Ja, vielleicht Ende der 90er. Wo gab es Ende der 90er Internet? Ja, Ende der 90er gab es schon Internet. Ah ja, ja. Im Büro oben, da hatten wir Internet. Ich erinnere mich. Aber weißt du, jetzt ist es überall. Es schwebt um uns herum. Macht es das? Sagt man, dass es schwebt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Meinst du, dass es schädlich ist? Naja, ob es wirklich schädlich ist, werden sie erst einem Jahr viel später sagen, wenn der Schaden längst eingetreten ist. Das ist wahr. Späten 90er. Die späten 90er. Weißt du noch, Y2K? Was? Y2K, der Millenniums-Bug. Was war das? Na, alle dachten, die Welt geht unter zur Jahrtausendwende. Echt? Dachten das? Ja, das dachten alle. Und alle haben diese Hamstereinkäufe gemacht und haben die ganze Zeit Konserven und Batterien und Glühbirnen und den ganzen Scheiß gekauft, weil sie dachten, damit können sie die Apokalypse überleben. Leute gibt's? Ja, Britney Spears. Britney Spears? Hit me, baby, one more time. Hä? Das war die Hitsingle 1999. Ja? Mhm. Und später hat sie sich dann die Haare abrasiert. Wieso? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Drogenprobleme oder sowas. Und Stefan Raab. Wie, Stefan Raab hatte Drogenprobleme? Nein, der hatte Maschendrahtzaun. Was? Maschendrahtzaun. Das war die andere Hitsingle 1999. Siehst dünner aus. Ja, ich hab abgenommen. Warst du wohl im Fitnessstudio? Nein, kein Fitnessstudio. Ach, vor ein paar Jahren gab es im Radio so eine Werbesendung mitten in der Nacht für so einen Crosstrainer. Da habe ich angerufen und einen bestellt. Ah, du trinkst immer noch? Geht dich gar nichts an. Und, benutzt du ihn? Wen? Den Crosstrainer? Ich hab vergessen, wo er ist. Ende der 90er ist einfach alles den Bach runtergegangen. Die Popmusik? Nein, unser Leben. Ich hab gesagt, darüber will ich nicht reden. Anfang der 90er, das war eine coole Zeit, Anfang der 90er. Weißt du noch die ganzen Typen, die wir am Start hatten? Natürlich. Weißt du noch der, wie hieß der gleich, der uns gestalkt hat, nachdem wir mit ihm Schluss gemacht haben? Der hier eingebrochen ist, der unsere Unterwäsche geklaut hat. Entschuldigung, meine Unterwäsche. Ja, ich hab gedacht, das wäre meine gewesen. Ist doch egal, wir haben sowieso immer alles geteilt. Vor allen Dingen die Jungs. Bis John kam. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich darüber nicht reden will? Gehst du eigentlich nie aus dem Haus? Damit mich die Leute hinter ihrem Rücken auslachen? Einmal wollten Erde und ich auf Urlaub fahren nach Nizza. Wir haben so eine Reise gewonnen bei so einem Gewinnspiel auf der Rückseite von so einem Joghurtbecher. Aber dann habe ich so eine Migräne bekommen, haben wir den Flug verpasst. Und gehst du nicht mal im Wald spazieren? Ich konnte den Wald noch nie leiden. Das stimmt nicht, als wir noch zu dritt waren. Warum bist du hier? Ist er noch da oben? Ja, er lebt noch. Zumindest habe ich heute Morgen seine Schritte gehört. Und der kommt nie herunter? Einmal bin ich ins Vorzimmer gekommen und da habe ich ihn am Treppenabsatz stehen und unterstarren gesehen, aber hat er mich ja entdeckt und ist wieder hineingegangen. Aber er hat besucht ihn noch. Ich nehme an, hin und wieder geht er die Treppen hoch. Und abgesehen von Erhard ist er da oben ganz allein. Da gibt es noch einen Freund aus seiner Jugend. Wilhelm Foldahl. Ja, Wilhelm Foldahl. Wilhelm Foldahl, der besucht ihn noch? Ja, er besucht ihn oft abends. Der hat auch damals alles verloren, als die Bank pleite ging. Naja, ich denke, es war nicht besonders viel. Nein, es war alles, was er hatte. Und guckst du viel YouTube? Manchmal schicken mir Freunde einen Link. Freunde? Ja. Du hast Freunde? Ja, würde ich so nennen. Leute von der Arbeit. Ach, mit denen, was du so Freundeszeugst. Ja, wir gehen manchmal einen trinken und dann, wir machen so Gruppenmails. Und wenn wir was besonders Lustiges finden, dann schicken wir uns das untereinander rum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das machst. Ja, warum nicht? Naja, warst ja eh immer lieber allein. Du warst ja immer da. Ja, gut, wir waren ja eh immer lieber allein. Wie ernährt er sich? Was? Wenn er nie runterkommt und du nie hochgehst, wie kommt er an sein Essen? Ja, die Köchin stellt ihm vor die Tür. Ach, die Köchin, die habt ihr. Na, ja, ich habe nie gelernt, wie... Das weißt du doch. Weißt du, ich koche jetzt immer für mich selber. Es ist sehr heilsam übrigens. Um alles in der Welt hast du das gelernt. Das ist ganz einfach. Ehrlich gesagt, du, wenn man mal einmal angefangen hat, dann... Ich habe dir zugestimmt, für die Hälfte vom Gehalt zu arbeiten. Und Erhard gibt Simone zusätzlich etwas Geld. Wo ist Erhard eigentlich? In der Stadt. Wohnt er gar nicht mehr hier? Er hat sich eine Wohnung in der Stadt genommen, um näher an der Universität zu sein. Vermisst du ihn gar nicht? Ah, er besucht mich jeden Tag. Hm, ist ja reizend. Wir spielen Call of Duty. Was ist das? Ach doch, dein PlayStation-Spiel. Läufst du so in der Gegend rum und schießt auf Leute. Klingt ja ganz vergnüglich. Googlest du dich manchmal selber? Nein, kann ich eigentlich nicht behaupten, nein. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Obwohl, von dir steht da wahrscheinlich eh nichts drin. Meinst du, man kann die Leute dazu bringen, die Fotos aus dem Internet wieder rauszulöschen? Was denn für Fotos? Na, von mir, von damals. Ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Streng genommen gehören mir doch die Rechte an den Bildern. Bin ich mir nicht sicher. Die wurden ohne meine Erlaubnis aufgenommen. Ja, aber ich meine, das kann ewig dauern, bis du die Leute gefunden hast, die das alles gepostet haben. Ich muss ja aufhören, mich zu googeln. Weißt du, so nach so einer bestimmten Uhrzeit, so gegen 4 Uhr morgens, so nach einer halben Flasche Gin, da kannst du gar nicht anders. Da überschüttest du dich mit diesem ganzen Zeugs. Diesen Fotos, diesen Details, diesen Artikel, diese fürchterlichen Artikel, diese... Boulevardartikel, weißt du, die archivieren den nämlich hier. Jede Zeile, die irgendjemand über dich geschrieben hat, steht da irgendwo im Netz rum und wartet nur darauf, dass man sie findet. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit diesem Internet. Ja, es ist auch wirklich sehr interessant. Ich war zum Beispiel noch nie auf den Malediven, aber im Internet kann man sie bereisen. Du kannst doch immer noch auf die Malediven. Nein, ich komme doch nicht auf die Malediven. Du, abgesehen davon, dass sie dort dauernd so Namen haben, bestellst alles nur noch im Internet. Auch Unterwäsche und BHs. Weißt du, meistens kommen sie am nächsten Tag an und wenn sie nicht passen, kannst du sie einfach wieder zurückschicken. Probierst Unterwäsche und BHs und schickst sie dann wieder zurück? Ja, ja. Und die denken ja auch, dass es jetzt ja viel schneller geht, wenn die Drohnen alles bringen. Die was? Die Drohnen. Bella, hast du nicht von Drohnen gehört? Damit bringen sie doch diese Touristen um. Aber zusätzlich verwenden sie sie jetzt auch noch, um Lebensmittel zu liefern. Du meinst diese fliegenden Helikopter-Dinger? Ja. Und meine Therapeutin Trixi, weißt du noch Trixi? Ja. Meine Therapeutin Trixi, es geht jetzt alles über Skype. Du lässt dich über Skype therapieren? Oh ja, das ist viel besser. Ich bin sowieso allergisch auf ihre Katze. Und mein Ernährungsberater und der Astrologe, wir sehen uns immer. Du hast wirklich vor, nie wieder aus dem Haus zu gehen. Naja, ich habe Pläne, Ella. Also Erhard und ich haben Pläne. Urlaubspläne? Nein, keine Urlaubspläne, Ella. Etwas viel Größeres. Was denn? Unser Name steckt schon viel zu lange in der Scheiße. Rentheim. Nicht Rentheim, Borgmann. Warte mal, hast du bei der Hochzeit deinen Namen geändert? Ja, natürlich. Wirklich? Das ist aber jetzt sehr seltsam. Ich habe immer gedacht, du bist Gunhild Rentheim. Ja, in den Zeitungen waren wir vielleicht immer die Rentheim-Zwillinge. Wieso hast du denn deinen Namen geändert? Die meisten Leute machen das so. Ich weiß das ganz genau. Auf rumreißen. Dass wir uns das gegenseitig versprochen haben, dass wir das niemals, niemals tun würden. Wie konntest du denn das vergessen? Das kann schon sein, dass ich sowas versprochen habe. War ich doch ein Teenager. Wieso hast du keinen Doppelnamen angenommen? Ich hasse Doppelnamen. Entschuldigung, Ella, wie kann das denn sein, dass du nicht mitbekommen hast, dass ich einen neuen Namen habe? Der wurde doch bei der Hochzeit laut vorgelesen. Da war ich wahrscheinlich ein kleines bisschen abgelenkt. Ach, bitte, Ella. Also du bist jetzt Frau Borgmann. Ja. Es macht mich krank. Seit 16 Jahren macht es mich krank. Warum hast du den Namen dann nicht zurückgeändert? Es wäre ja trotzdem bekannt. Es wüsste ja trotzdem jeder, wer ich bin. Diese Arschlöcher haben doch dafür gesorgt, dass es niemand vergisst. Das ist doch nicht der Ausweg. Na. Da braucht es etwas viel, viel Größeres. So. Wie Google funktioniert. Google? Ja? Ja, so wie Google funktioniert, kannst du die Vergangenheit nicht einfach auslöschen. Die Vergangenheit bleibt da drin. Und je mehr Leute deinen Namen eintippen, umso stärker beißt sie sich fest. Sobald du auch nur anfängst, einen Namen einzutippen, schlägt dir Google vor, wonach du wahrscheinlich suchen könntest, weil ja schon so viele andere Menschen danach gesucht haben, bei Ryan Gosling zum Beispiel, ja? Ryan Gosling Baby, Ryan Gosling Freundin, Ryan Gosling schwul, Fragezeichen. Aber Ryan Gosling ist ganz süß, findest du nicht? Uns ist Borgmann Betrug, Borgmann Pleite, Borgmann Gefängnis. Das sind wir. Ja. Die Vergangenheit kannst du nicht einfach auslöschen. Aber jetzt beginnt allmählich eine neue Geschichte, Alter. Und diese Geschichte wird einen so gewaltigen Schatten werfen, dass John Gabriel Borgmann mit allem, was er getan hat, in der Dunkelheit verschwinden wird. Und wenn in 50 Jahren irgendjemand seinen Namen erwähnt, weil er sich vage daran erinnern kann, dass irgendwann mal irgendjemand existiert hat, der so hieß, dann werden die Leute sagen, John Gabriel wer? Und wenn sie nachschlagen, wahrscheinlich mit einer Funktion im Gehirn, weil dahin steuert ja dieses Internet. Und ganz tief unten, in einem unterirdischen Winkel im Archiv der Bedeutungslosigkeiten, werden sie einen winzigen Hinweis auf einen unerheblichen Mann finden, dessen einzige Daseinsberechtigung darin bestand, dass er der Vater von Erhard Borgmann war. Und wenn es irgendwie möglich ist, das auch noch auszulöschen und einen neuen Vater für Erhard zu erfinden, dann werde ich das tun. Und wenn meine einzige Leistung in meinem Leben darin besteht, dort eine Leerstelle zu erzeugen, wo sich vorher dieser Typ da oben befunden hat und ihn aus dem Gedächtnis und dem Google und was weiß ich was zu löschen, dann werde ich glücklich sterben. Aha. Ich habe ihm jede Gelegenheit gegeben. Nachdem ihm alle in den Stich gelassen haben, war ich immer noch da und habe ihm geglaubt. Tag für Tag hat er mich angelogen. Ich habe ihm geglaubt. Er hätte mir jederzeit die Wahrheit sagen können und ich hätte ihm natürlich beigestanden. Weißt du, wenn er in einer dieser Nächte, als diese Verhandlungen, als diese Angewohnheit da angefangen hat, sich da oben zu verkriechen, wenn in einer diese Nächte zu mir gekommen wäre, wenn er gekommen wäre und mir alles gestanden hätte, ich hätte ihm natürlich alles verziehen. Stattdessen hat sich dieser Scheißkerl immer mehr zurückgezogen in diese mythische Welt, die er sich da oben aufgebaut hat. Hast du wirklich von all dem nichts gewusst? Fragst du mich das jetzt allen Ernstes? Ja. Ich bin deine Schwester. Ich werde dich sicher nicht der Polizei ausliefern. Außerdem ist alles verjährt. Naja, zuzutrauen wär's dir. Wie kommst du denn darauf? Vielleicht trägst du mir das ein oder andere noch nach. Was soll ich dir denn nachtragen? Na komm schon, Ella. Gunhild, wird das alles... Ich habe nichts gewusst! Bis eines Tages die Polizei die Tür eingetreten und das Haus durchsucht hat. John war oben und hat versucht, die Unterlagen aus seinem Büro zu verbrennen. Ein paar Fotografen hatten sie doch auch dabei. Deswegen war ich doch in Unterwäsche am nächsten Tag auf allen Titelseiten. Ah, alle hatten ja so großen Spaß, uns untergehen zu sehen. Ich weiß noch, einmal bin ich in den Golfclub gekommen, eine Woche nach seiner Verhaftung. Und kaum habe ich den Raum betreten, da verstummten sie alle. Der Präsident hat mich dann in sein Büro gebeten, um mich höflichst ersucht, die Mitgliedschaft zu kündigen. Er war noch nicht mal schuldig gesprochen. Die wohltätigen Organisationen haben dann einer oder anderen angerufen und unsere Auftritte bei Fundraisingsveranstaltungen abgesagt. Ein Freund von Union hat mich mal zum Essen eingeladen. Ich war so überrascht, dass ich sofort Ja gesagt habe. Stellt sich heraus, dass er einfach nur mit mir schlafen wollte. Wenn ich gewusst hätte, dass das die letzte Gelegenheit für die nächsten 15 Jahre ist, hätte ich das Angebot nicht abgelehnt. Was war das? Die Türklingel. Hast du das jetzt auch gehört? Ja, das habe ich auch gehört. Manchmal bin ich mir immer nur ein, dass es klingelt. Wie spät ist es? 7:15. Okay, wir warten. Was, willst du nicht aufmachen? Nein, weil es eher ist, dann läutet er in 30 Sekunden noch zweimal. Ella! Erhard! Tante Ella, was machst du denn hier? Erhard, oh Gott, krieg ich denn keine Umarmung? Warum hast du denn nicht gesagt, dass du kommst? Wann bist du angekommen? Letzte Woche. Du bist seit einer Woche hier? Letzte Woche? Warum hast du denn nicht gesagt, dass du hier bist? Ich wusste nicht, wie lange ich bleiben könnte. Ist alles in Ordnung? Ja, alles wunderbar in Ordnung. Ich war im Krankenhaus und musste ein paar Untersuchungen machen und ich habe da eine Nacht übernachtet. Ist wirklich alles in Ordnung? Es ist alles wunderbar in Ordnung. Ich bin nur sehr, sehr, sehr froh, dich zu sehen. Ja, du bist ein bisschen spät dran. Und wie lange bleibst du? Ein paar Monate. Was? Wirklich? Ja, ich habe eigentlich nichts, wohin ich wirklich zurück müsste. Und ich habe mein altes Zuhause vermisst. Und ich habe gedacht, wir könnten alle mal ein bisschen. Und was waren das für Untersuchungen? Ach, das waren nur ein paar kleine Untersuchungen. Die Ärzte haben gesagt, ich brauche einfach nur ein bisschen Ruhe. Und ich brauche eine vertraute Umgebung. Und ich dachte, wir könnten endlich alle mal wieder ein bisschen Zeit miteinander. Mach Licht aus und versperr die Tür. Mama, beruhig dich. Mach Licht aus. Mama, ganz ruhig, das ist nur Fanny. Wie, du hast Fanny hier eingeladen? Ja, sie hat noch geparkt. Fanny? Wer ist denn Fanny? Woher willst du wissen, dass sie das ist? Ich habe ihr von dem Zeichen erzählt. Es ist alles gut. No. Wir warten einfach 30 Sekunden, dann klingelt sie noch zweimal. Du musst Tante Ella sein. Das ist Fanny. Fanny? Ach so, natürlich. Fanny, ich kenne dich doch von Erhards Facebook-Seite. Du kennst sie? Was, du bist im Facebook? Mama. Ah ja, stimmt, du postest immer diese ganzen lustigen Videos. Ja, und weißt du was? Was? Deine Müsli-Fotoserie, die finde ich ganz fantastisch. Ach, die verfolgst du? Die verfolge ich unbedingt. Und das Bircher-Müsli, das habe ich neulich mal morgens gemacht und das war großartig. Ja, es ist der perfekte Start in den Tag. Mm. Macht pappsatt und glücklich. Mm. Entschuldigung? Entschuldigung, was ist hier los? Wie? Ihr seid alle im Facebook? Warum holt ihr mich nicht ins Facebook? Mama, du bist nicht bei Facebook. Ja, könnte ich doch sein. Ich kann doch im Facebook sein, wenn du mich dazu einlädst. Es gibt Dinge, Gunhild. Es gibt Dinge, die möchte man lieber für sich behalten. Was treibst denn du auf Facebook, ha? Drogendealer oder was? Warum sagst du denn jetzt Gunhild zu mir? Nein, Mama, mach dich nicht lächerlich. Aber wenn du etwas für dich behalten willst, dann verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum dann Tante Ella deine Facebook-Freundin ist. Sie hat mir eine Anfrage geschickt. Wann bist du angekommen, Ella? Letzte Woche. Auch wenn ich dir eine Anfrage schicke. Warum hast du uns nicht verraten? Du hast kein Benutzerkonto. Erhard hätte sich irrsinnig gefreut. Was heißt denn hier wir? Was haben denn Sie damit zu tun? Sie hat Tests machen lassen, muss im Krankenhaus übernachten. Mhm. Du willst nicht, dass ich sehe, was du auf Facebook treibst, stimmt's? Ach du, Mama, wir können heute gar nicht so lange bleiben. Wir müssen noch auf eine Party. Was? Eine Party. Oh. Also wirklich, deine Tante ist gerade angekommen und du musst auf eine Party. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Tante Ella kommt, hätte ich natürlich willst du deine Pläne eben ändern müssen? Wir haben aber versprochen, dass wir da hingehen. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem. Schon wieder wir? Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Und da wohnt ihr schon zusammen? Ella! Was? Was? Mama, ich wollte es immer sagen, aber es war nie der Moment, an dem ich... Wie alt ist die? Mama, bitte. Ich meine, die ist doch älter als ich. So, jetzt atme erst mal tief durch, ja? Was ist denn mit deiner Wohnung in der Stadt passiert? Habe ich aufgegeben. Was? Ja, wo wohnst du jetzt? Eigentlich gleich um die Ecke. Fanny hat eine Villa. Was? Gunhild. Jetzt hör auf, Gunhild zu mir zu sagen. Du sagst immer nur Gunhild zu mir, wenn du was zu verbergen hast. Was treiben Sie da dann mit meinem Sohn, Frau Wiltern? Wilton! Ja, ich bin Engländerin. Das interessiert mich jetzt einen Scheißdreck, was Sie sind. Was läuft hier mit meinem Sohn? Vielleicht sollte heute ich angefangen. Besser gehen. Was? Ich habe noch gar nicht angefangen. Aber ich riech's doch. Entschuldigung, ich habe auf dich gewartet. Ich habe gedacht, du möchtest hier kommen und PlayStation spielen. Ja, ich musste ein paar Sachen organisieren. Hättest aber schon mal anrufen können, hättest schon mal eine SMS tippen können. Es tut mir leid. Ja? Ich bin im Dunkeln gesessen und habe mir vorgestellt, du wärst vielleicht tot. Nee, nein, also ich bin nicht tot. Ja, da musste ich einfach einen kleinen Schluck zu mir nehmen, um mich zu beruhigen. Ich habe mir vorgestellt, du wirst irgendwo auf der Straße liegen und verbluten. Du, Ella. Oh. Ella, Erhard geht ins Parlament. Hast du es gewusst? Nein, das mache ich nicht. Ja. Erhard geht ins Parlament. Ja, vor ein paar Wochen hat der Abgeordnete des hiesigen Sitzes Relling. Ha? Relling ja. Ist er, glaube ich? Relling, ja, Relling ist er, glaube ich. Der hatte ein Aneurysma und starb. Hast du es nicht mitbekommen? Na, jedenfalls ist der Sitz jetzt frei. Und der Bürgermeister hat Erhard nominiert. Er hat beim Abendessen beiläufig erwähnt. Und Mama, im Ernst. Kannst du dir das vorstellen? Erhard im Parlament in seinem Alter? Mama, bitte. Wenn er schon so anfängt, kannst du dir vorstellen, wie weit der es bringt. Mama, hör auf. Du, das wird mich nicht wundern, wenn der mit 40 das Land regiert. Mama, selbst wenn er das ernst gemeint hätte, ist das nicht was mich... Ich mach das nicht. Natürlich machst du das. So eine Chance bekommt man nur einmal in seinem Leben. Der Bürgermeister war ja so begeistert von seiner Arbeit bei den jungen Sozialisten. Na, deswegen hat er doch auch an dich gedacht. Voriges Jahr war auch bei Models Uno. Models Uno. Ja, Models Uno. Ella, Models Uno... Da kommen so Studenten zusammen und dann kriegt jeder so ein Land und dann vertreten sie dieses Land und spielen Uno. Ja, was er hat, war Guatemala. Ah, doch. Da habe ich die Fotos im Facebook gesehen. Ah, Ella! Ja, das könnte dir jetzt gefallen. Und das könnte dir jetzt gefallen, du... Jetzt rate mal, wer der jetzige Bürgermeister ist. Rate mal. Wer ist der Bürgermeister? Ja, rate mal, wer ist der Bürgermeister? Ja. Wer ist der Bürgermeister? Rate mal. Wer ist der Bürgermeister? Wer ist der Bürgermeister? Wer ist der Bürgermeister? Rate mal. Wer ist der Bürgermeister? Thomas Hinkel. Thomas Hinkel. Thomas Hinkel. Sie hatte mal was mit ihm. Ja. Ja. Hatte mal was mit Thomas Hinkel. Ja, ich hatte mal was mit Thomas Hinkel. Das wusste ich ja gar nicht. Warum hast du ihn eigentlich nie geheiratet, Ella? Ella, wirklich. Ja, wirklich. Du und Hinkel. Du und Hinkel, Ella. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich konnte es mir eben auch nicht vorstellen. Ach komm schon, ihr hättet doch super zusammengepasst. Frau Wilton, würden Sie mir bitte die Flasche rüberreichen, die da vorher in den Füßen steht? Ich sagte reichen. Ich dachte, Sie wären am Gehen. Ja, ich sollte. Frau Wilton ist geschieden. Oder ist Ihr Mann gestorben? Weiß nicht mehr, wie es war. Wir haben uns scheiden lassen, oder besser, er hat mich sitzen lassen und dann ist er gestorben. Hat er Sie nicht umgebracht? Nein, das hat er nicht. Ich schlage vor, ich gehe schon mal vor auf die Party und wir treffen uns dann dort, okay? Weißt du was, ich bringe dich ganz kurz raus. Nein, du bleibst hier bei deiner Tante. Ihr habt euch sicher irrsinnig viel zu erzählen. Frau Wilkens Ehemann war sehr reich. Deswegen ist sie jetzt auch reich. Mama, bitte. Ich komme schon alleine klar. Es ist toll, dich endlich persönlich kennenzulernen. Erhard erzählt nämlich die ganze Zeit von dir. Doch, jetzt übertreiben wir mal ein bisschen. Die prägenden Jahre, diese 8 Jahre bei dir. Du hast so einen wunderbaren Mann aus ihm gemacht. Wenn ich so eine Pflegemutter gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch nicht so eine Chaotin aus mir geworden. Entschuldigung? Waren die Jahre bei mir etwa nicht prägend? Doch, natürlich waren sie das. Ich wollte damit nicht andeuten, dass es gibt wissenschaftliche Studien, die meinen, die Jahre zwischen 7 und 15... Ganz genau, absolut das sind richtig. Einfach die Jahre, sehr prägende, das sind die absolut prägenden Jahre. Ist ganz richtig, wunderbar. Entschuldigung! Ja, ganz richtig. Entschuldigung! Ich war damit beschäftigt, meinen Mann vor dem Gefängnis zu bewahren. Absolut. Niemand macht dir Vorwürfe. Schärfer als ein Schlangenzahn. Was bitte? Das ist Shakespeare. Aber den werden Sie ja wohl kaum kennen. Hamlet. Nein. Möchtest du, Frau Wilken, nicht ein Taxi rufen? Ja. Schon in Ordnung, Frau Borgmann, mein Fahrer wartet draußen. Ah, man hat einen Fahrer. Nur an Abenden wie heute, damit wir was trinken können. Ist ja schön. Naja, sag mal, Ella, du musst ja wahnsinnig erschöpft sein. Nein, nein, nein, ich bin hellwach. Wie wär's denn, wenn du dich jetzt hinlegst und ich komme morgen wieder und dann können wir alles... Warum bleibst du denn nicht hier? Mama, ich wollte noch auf eine Party, das ist doch nicht so schlimm. Aber wir können doch hier eine Party feiern, das wird bestimmt lustig. Also du bleibst nur 2 Monate, ja? Ja, ich habe meinen Job gekündigt. Du hast gekündigt? Wieso? Naja, ich war ja sowieso schon im Krankenstand und ich habe gedacht, ich muss wahrscheinlich eine Weile hier bleiben und da kann ich endlich mal ein bisschen Zeit mit meinem Erhard verbringen. Entschuldigung. Ja, von alleine besucht mich der Giftzwerg ja nicht. Es war wahnsinnig viel zu tun die letzten Jahre. Ich weiß, ich weiß. Studium und Playstation und das alles. Aber jetzt bin ich ja da. Wo kommst du denn jetzt unter? Ich habe gedacht, ich wohne hier. Was, hier? Hier in diesem Haus? Das ist eine hervorragende Idee. Das Haus ist groß genug, wir müssen uns nicht sehen. Ja, wir können dich ja auch gar nicht davon abhalten, ne? Haus gehört ja dir. Alles gehört ja dir. Unser ganzes Leben gehört ja dir. So würde ich das nicht betrachten. Wir sind dir für alles, was du für uns getan hast, sehr dankbar. Hatten aber auch gar keine andere Wahl, mussten ja ihr Geld nehmen. Was ist das? Was ist das? Scheiße! Es ist das Mädchen, das immer kommt, um Fionn zu spielen. Was für ein Mädchen? Was für ein Mädchen? Ja, diese Tochter von diesem Dingens. Dingens, was? Ja, diesem Wilhelm. Sie heißt Frieda! Scheiße! Ich muss jetzt hier raus. Wilhelm Voldals Tochter, die kommt jeden Tag hierher und spielt für Jon. Ja, und jeden verschissenen Abend lässt er sie den gleichen traurigen, tranigen, todessehnsüchtigen Scheiß spielen. Ja. Ella, seit 2 Jahren muss ich mir das Abend für Abend anhören. Und immer wieder das gleiche Stück. Und immer wieder das gleiche Stück. Und immer wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Ich blute aus den Ohren. Mama, mach doch mal die Vorhänge auf und lass ein bisschen Licht rein. Das ist doch genau, was alle wollen. Einen Blick erhaschen. Das sind keine Fotografen mehr. Doch, doch. Das ist 15 Jahre her. Die Welt.